Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines intoleranten Aushilfsjedis, Folge 41. Auch heute soll es wieder um Menschen gehen, die mir tierisch auf den Sack gehen, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze. In diesem Fall soll es heute um Rentner auf E-Bikes gehen. Das Problem mit Rentnern auf E-Bikes ist im Grunde schnell erklärt. Sie sind zu schnell für ihr Alter. Während ihre Eltern, also die Eltern von den Rentnern, damals noch freie Fahrt für freie Bürger gewohnt waren und spontan mit Panzern nach Frankreich und Polen gefahren sind, haben sie dieses freie Fahrt für freie Bürger Image natürlich auch ihren Kindern vererbt und die glauben jetzt, dass sie unbedingt überall Vorfahrt haben. Und das Problem ist, sie sind schneller als ich, zumindest am Berg. So fuhr ich die Tage durch den Wald und hatte ein ganz gutes Tempo drauf und stieß auf zwei Rentner, die auf ihren Pedelecs durch den Wald fuhren. Ich klingelte, zog an den beiden vorbei und hatte dann auch schon eine ganz gute Distanz, allerdings ging's dann einen Berg rauf und da musste ich runterschalten und die beiden kamen näher und näher und näher und ja, als die so auf Distanz waren, dass sie in den nächsten paar Metern an mir vorbeiziehen konnten, hatte ich direkt vor mir eine fiese Pfütze. Entsprechend wich ich der Pfütze aus, um A, nicht nach hinten hinaus Wasser zu spritzen und B, natürlich selbst nicht durch die Pfütze zu ackern. Entsprechend ausgewichen. Statt allerdings von hinten ein freundliches Dankeschön zu hören oder sonst irgendetwas, kam von hinten ein "In der Spur bleiben!" Denn ich war natürlich ausgewichen und somit den beiden in die Parade gefahren. Aber ich konnte nicht anders. Entweder ich fahre in die Pfütze rein, bin selbst nass, mach die beiden nass oder ich weich aus und krieg so einen blöden Spruch. Naja, Fakt ist, am Berg sind die Pedelecs natürlich einfach einen Tacken schneller und somit sind dann auch Rentner, die tatsächlich völlig langsam durch den Wald gondeln, am Berg einfach ein Ärgernis für jeden Radfahrer, den sie da überholen und dann auch noch blöde anschnauzen, wenn sie vorbeiziehen, weil die klingeln ja noch nicht mal. Das ist das Schlimmste überhaupt. Die klingeln noch nicht mal. Sie sind ja quasi gewohnt. Freie Fahrt für freie Bürger. Also rollen sie mit ihren kleinen zweirädrigen geistigen Panzern durch den Wald. Und gehen Leuten auf den Sack. In diesem Sinne, bis zum nächsten Rant.